Kannst du euch verzeihen, dass man meine Eltern ermordet hat und meine Schwester und dass ich da jahrelang Zwangsarbeit machen musste für sie? Ich bin bereit zu kämpfen gegen sie, ja, aber ich will nichts mit ihnen zu tun haben, weil ich kriege eine Krise. Wenn ich die nur sehe, dann wird mir schlecht. Why are you fucking out?